1984. Big Brother is watching you. Dieses Schreckensbild eines perfekten Überwachungsstaates aus George Orwells Roman 1984 muss sich zu Beginn des Jahres an der Realität messen lassen. Man streitet um die Mechanismen medialer Totalisierung, die mit dem verstärkten Einsatz elektronischer Medien ins Rollen kamen. Durch den Einzug neuer Technologien in den Büroalltag, durch die Verbreitung von Videotechnik und die Einführung des Satelliten- und Kabelfernsehens erhält die Diskussion neue Nahrung. Viele Menschen fürchten einen illegalen Zugriff auf persönliche Daten, da sich die Möglichkeiten der Computertechnik auf dem Gebiet der Datensammlung schnell erweitern. Die Angst vor dem Datenmissbrauch lässt die 1983 auf ein Verfassungsgerichtsurteil hin verschobene Volkszählung oder die geplante Einführung eines maschinenlesbaren Personalausweises ins Zwielicht geraten. Was sonst noch geschieht? Mit den ersten TV-Kabelprogrammen bricht ein neues Medienzeitalter an. 50% des bundesdeutschen Waldes sind erkrankt und Richard von Weizsäcker wird im Mai neuer Bundespräsident. Frau Präsidentin, ich nehme die Wahl an. Außerdem läuft im Oktober die 500. Sendung mit der Maus über den Bildschirm. Mehr als eine Randnotiz. In einer nahezu skurrilen Affäre stolpert Verteidigungsminister Manfred Wörner beinahe über den Bundeswehrgeneral Kiesling, der wegen angeblicher homosexueller Kontakte zum Sicherheitsrisiko geworden sei und in den Ruhestand versetzt wird. Doch Kanzler Kohl stellt sich vor seinen Minister und sitzt die Sache aus. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.